Jahre für dich und für mich singt mein Herz Tag und Nacht. Denn es hat mich dem ersten Moment an die Liebe gedacht. Wenn wir beide uns in drei Vierteltakt durch das Leben drehen, wenn beim Geigenklang uns der Wirbel packt, bleibt die ganze Welt für uns steht. Einen Walzer für dich und für mich hat mein Herz sich bestellt. Und nun tanzen wir mit der Musik und dem Glück um die Welt. Selbst der Mond fängt schon an sich zu drehen, so wie du, so wie ich. Und das Leben ist schön, bei dem Walzer für dich und für mich. Ich saß heute Nacht im alten Park auf einer Bank und hab geträumt, wie ganz von fern ein Liederklang. Und die Puten aus Marmor und Stein tanzten plötzlich dazu ringelrein. Mit einem Mal schlug eine Uhr, der Spuk war aus. Ich bin erwacht von meinem Traum und lief nach Haus. Doch das Märchen vergesse ich nie. In mir erklingt so wunderschön die Melodie.